so understand who put the master in plans. Slow motion as you sink fast, walking this quicksand. Yo, a drum roll and a sound hold that you control. I pay a toll for everything that you know. We grow, I scroll the wisdom link for couples console. And I confess to one another, yeah, I lost my soul. Yeah, I lost my soul. Klingt nach einer anderen Zeit oder Hemisphäre, was Empire of Sound da aus verschiedenen Kontinenten und musikalischen Wurzeln zusammenmischen. Eine französische Jazzband und ein US-amerikanischer Rapper. MC Medic nennt er sich. Maybe I'm the oldest member in the group and so I come from the golden age of hip hop. Ich bin in der Band wohl der Älteste und stamme aus dieser goldenen Hip-Hop-Zeit vor gut 20 Jahren. Unser Komponist Juke ist sehr von diesem Soul-Jazz beeinflusst. Und bei allen Touren mit diesen und anderen Musikern habe ich in Europa keine richtige Hip-Hop-Band mit einem amerikanischen MC gesehen. Also, der Albumtitel Out of the Norm kommt daher, dass wir etwas machen, was jetzt außerhalb der Norm ist. Die Norm im Hip-Hop klingt konform, technische Spielereien und Sample-Orgien im US-dominierten Business, lustiger Gute-Laune-Rap oder Pseudo-Gangster-Gehabe in Deutschland. Vieles erscheint degeneriert, weil weit entfernt von seinen Ursprüngen als urschwarzes Genre. In der Öffnung zum Jazz klingt das bei Empire of Sound jetzt wieder wesentlich spannender. Man, I know destructive niggas following my footsteps. Marauders in the darkness of the mind who watch my outlets and inlets. The hand grenades is active in the midday. Explosive of escapism, a raise called the breakaway. Zu den Höhepunkten dieses feinen Albums gehören solche bläsergetriebenen Kompositionen, in denen sich der MC dann auch mal Hip-Hop-untypisch komplett zurückziehen kann. Obwohl dieser MC Medic eine ganze Menge zu sagen hat. Im Song Breakaway zum Beispiel geht es um seine eigene Geschichte, wie er vor 8 Jahren von North Carolina nach Le Havre gezogen ist, aus Liebe zu einer Cellistin. You need to leave your environment. Manchmal muss man seine Umgebung verlassen, so wie ich zum Beispiel, um im Ausland zu leben. Oder es ist wie beim Meditieren. Da wird alles um dich herum leer und weiß und wenn dir irgendwelche Gedanken oder Wolken in den Kopf kommen, lässt du sie einfach wieder davonziehen. Whatever clouds of thoughts follow your head, you just let them break away from you. MC Medic ist ein ziemlich reflektierter Rapper. Eigentlich heißt er Daryl Parks, genau wie der Anwalt, der die Familie des in Ferguson erschossenen Schwarzen vertritt. Diese Vorgänge in den USA haben ihn bei seinem Besuch dort gerade wieder sehr berührt, aber er hat seine eigene Meinung zu Fragen von Rassen und Religionen. Ich habe 7 Jahre in einem muslimischen Buchladen gearbeitet und ich bin nicht der Typ, der sich an eine bestimmte Religion bindet. Wenn du zu Allah beten willst, zu Jesus, Buddha oder anderen, wenn das für dich passt, solltest du es tun. Und ich glaube, wenn du Veränderung willst, musst du selbst diese Veränderung sein. Es ist nicht unbedingt revolutionär neu, was Empire of Sound da hervorbringen. In den USA hat jazziger Hip-Hop eine lange Tradition, die gerade wieder auflebt. In Europa hat es allerdings lange nicht eine so starke Band an dieser Schnittstelle gegeben, denn Out of the Norm ist ein grandioses Debütalbum mit vielen ausgereiften Kompositionen. Was dabei kaum zu hören ist, die Songs sind bisher fast ausschließlich per Datentransfer entstanden vom Pariser Studio der Band um Komponist und Keyboarder Julien Jules Grenier zum Heimstudio von MC Medic im nordfranzösischen Le Havre. Ich bin sicher, das zweite Album werden wir als richtiges Komponistenduo machen mit gemeinsamen Aufnahmen. Dieses erste Album zeigt nur, wozu wir fähig. Das nächste dann, wer wir wirklich sind. This is who we are.